Zu Ehren der Teilnehmer der vierten Konferenz der Aktivisten des Fischereiwesens der Koreanischen Volksarmee gab es am 31. Dezember zu C105 2016 im Restaurant Mongnan in Pyongyang ein Bankett. Die Teilnehmer der Konferenz wurden dazu eingeladen. Vizemarschall der Koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der PDAK, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TPRK und Leiter der politischen Hauptverwaltung der Koreanischen Volksarmee, war mit den Kommandeuren der Koreanischen Volksarmee beim Bankett zugegen.